Der Klapse hat mir gefallen. Der war ganz, ganz dezent. Okay. Ach, jetzt müssen wir anfangen. Peter, wo erreiche ich dich gerade? Du erreichst mich durchgefroren in einem Stall Nähe zwischen Dänemark und Prag irgendwo. Interessant. Ich wollte die Frage, weil da machen sich ja alle Podcasts im Moment lustig. Ich habe jetzt schon mehrere gehört, jetzt hier den Lanz und Brecht Podcast mit Richard, wo erreiche ich dich gerade? Sich drüber lustig machen. Und ich dachte, das ist ein guter Einstieg für uns mal, weil wir ein Podcast sind, außer bei der Katzenwäsche, sitzen wir uns immer gegenüber. Und dann wird der Witz nämlich wirklich gut, weil er vollkommen abstrus ist. Stimmt, ich kann dir ja direkt in die Augen schauen. Ja, das Gute ist, die verarschen sich schon selber, Lanz und Brecht. Ja, ich höre da nie rein. Ja, also ich habe das mal gesehen, die haben irgendwo einen Live-Auftritt gehabt und sich das auch gefragt. Dann haben sie den identischen Witz gemacht, den ich gerade gemacht habe. Ja. Aber wir haben ja vor denen aufgezeichnet, das ist ja älter. Ja. Das heißt, die haben wieder von uns geklaut. Stimmt. Ja. Ja. Sehr gut. Gut. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe dich jetzt mal eingeladen hier in meinen arschkalten Stall zwischen Dänemark und Prag. Ich freue mich, dass du da bist. Danke. Ja, finde ich schön. Danke, dass du gekommen bist. Ich finde auch gut, dass du dir so einen Sommerverschlag, kann man eigentlich sagen, dir einen Sommerverschlag. Es ist ein Sommerverschlag, ja. Du, ich wollte diesmal mit einem richtig guten Witz, über den bin ich mich eben noch gestolpert, in die Sendung starten, damit wir die Zuhörenden richtig abholen. Soll ich mit dem Witz anfangen? Ich würde mal gucken, wie du den findest. Ja, es ist immer wichtig, am Anfang gutes Material zu haben. Weil nach 5 Minuten, also die meisten Leute haben ihn jetzt schon wieder abgeschaltet. Ja, deswegen. Also gib Gas. Pass auf, ist ein Bildwitz, den ich auf Facebook gesehen habe. Ich möchte den Kontext erstmal beschreiben, dann siehst du schon, in welcher Witzsparte wir uns bewegen. Also es ist ein Bildwitz. Guck mal hier, auch dieses Bild, wie alte Omas immer auf WhatsApp auch verschicken. So lustiger, knatschgelber Hintergrund und dann ein Spruch drauf. Genau, also es ist kein Bildwitz, es ist schon ein Textwitz. Und das ist von so von irgendeiner Tuning-Seite. Ich weiß nicht, warum Facebook denkt, das ist ein Vorschlag für mich. Tuning, Fahrzeugtuning meinst du? Fahrzeugtuning. Ja. Also wir bewegen uns in der Tuner-Szene und jetzt kommt dieses lustige Witzbildchen, Textwitz. Soll ich mich festhalten? Aufstehen, du hältst dich besser fest. Also okay. Da wird jetzt jeder auch zu Hause lachen und sich kaputt lachen. Eben ist mir so ein Verrückter im Kostüm vors Auto gesprungen. Habe ihn gepackt und in den Kofferraum geschmissen. Dabei hat er noch irgendwas gewimmert von Papiere und Fahrzeugschein oder so. Nur noch Kranke unterwegs. Mann, Mann, Mann. Was soll das? Hat gerade voll übersteuert das Mikrofon, deshalb müssen wir das schneiden. Warum finden Leute so ein Verrückter im Kostüm? Offensichtlich ein Polizist ist ihm vor das Auto gesprungen, weil er so schnell war wahrscheinlich und wollte Papier und Fahrzeugschein sehen. Hast du schon mal jemanden gesehen, auch wenn jemand im Kostüm vor dich springen würde, wäre deine erste Handlung, Menschen im Kostüm in den Kofferraum zu packen? Ja, tatsächlich ist mir das auch schon passiert, ja. Okay. Aber das war ein ganz anderes Kostüm. Der hatte so ein, kennst du von der Sesamstraße, diesen komischen Vogel, diesen gelben? Ja. Ja, den habe ich mal, also jemand, der verkleidet war. Heißt der Vogel eine Tiffy? Nee, Tiffy ist die, dieses rosane, ja. Rosa und klein, dieser große mit dem langen Hals. Elmo ist der andere. Wieso kommt man denn jetzt nicht auf den Vogel? Zu Hause, das ist Podcast-Material. Zu Hause schreien die Leute den Namen dieses Vogels. Ja, schreien ihn weiter, ich will ihn nicht hören. So. Oder schreit mal ganz laut, wenn ihr irgendwo zwischen Dänemark und Prag seid. Ruft mal ganz laut. Ja, wir hören das ja erst, wenn die das hören. Ja, stimmt. Also im Laufe der nächsten Woche werden aus irgendwelchen Ecken Stuttgarts dieser Name gebrüllt. Ja, also ich wollte mal mit so ist ein solider Witz. Ist er nicht. Der ist sehr schwach, aber auch relativ harmlos. Relativ harmlos, aber ich habe mir halt gedacht, wer macht sich die Mühe, dafür extra noch so ein Witzbildchen zu machen, um so, also dieses ganze Setting ist einfach, da ist nichts Humoriges drin, wo man sagen würde, wow, das ist so ein, hat wenigstens noch eine gute Pointe. Oder? Ist sowas wie ACAB für Grundschüler. Oder Tuner. Ja, die ja. sind ja vom Intellekt ähnlich. Ja, das können wir auch laut sagen. Ja, ja. ja. Also wenn, hatten wir das nicht auch mal, die unsympathischste Hobbys? Ja, da waren sie auch dabei. Da waren Kleinwagen-Tuner ja. ziemlich weit oben. Ja. Großwagen-Tuner sind ja eigentlich auch nicht besser. Nee. Nur Kleinwagen-Tuner sind meistens noch Bauern und Nazis. Ja, die haben, da ist der Freiwild-Sticker näher an der Heckscheibe, sage ich jetzt mal. Genau, und die Leute, die große, teure Autos tunen, sind dann eher FDP-Wähler ja. und Wählerinnen. Und die lassen tunen, die schrauben nicht selbst. Ja. ja. Genau. Was hast du heute mitgebracht? Außer diesen Bombenwitz. Hast du noch was mitgebracht? Ich habe einiges dabei. Also meine dabei, Liste ja? ist voll, ja. Ich habe auch noch kurze Ankündigung. Nachher in der Pause wird unsere beliebte Rubrik wieder mit einem Abbinder anlaufen. Der hässliche Plural. Ich habe wir haben einen hässlichen Plural dabei. Endlich wieder einen hässlichen Plural. Und ansonsten hätte ich jetzt noch eine längere Geschichte, die ich erzählen könnte. Ich habe aber auch noch aus meiner berühmten Lieblingsrubrik, die ich mit Heinz Strunk in Afrika gemeinsam habe, meine belanglosen Träume, die ich ja schon häufiger erzählt habe. Oh ja, komm. Ich hatte wieder einen. Den will ich hören. Ich war im Rewe am Berliner Platz, also im Bosch-Areal Rewe, mhm. wo ich häufiger einkaufe. Das Setting war einfach komplett realistisch, der Rewe. Ich habe mir einen Lollo Rosso-Salat gekauft. Lollo also Rosso, ja. Dieser Salatkopf. Mhm, mit bin diesen zu, grausen genau Zipfeln. So, genau. Krause Zipfel nennt man das, glaube ich. Bin in meinem Traum zur Kasse gegangen. Die Kassiererin war auch keine andere als sonst. Also eine der Kassiererinnen. Hinter mir standen aber noch ein paar Kunden, die ich auch nicht kannte. Also komplett Fremde. Aber auch völlig normal. Kein Elmo dabei oder nix, Tiffy. Oder alles so, ganz ne? normal. Und dann hat der Lollo Rosso, und jetzt kommt der Turn, der meine Träume immer unrealistisch macht. Der Salatkopf hat 8 Euro gekostet, weil der Salatpreis so gestiegen ist. Und dann hat die Verkäuferin gesagt, ich möchte Sie nur warnen, der kostet 8 Euro. Und dann habe ich gesagt, ich brauche Salat. Ich und dann bist du schweißgebadet aufgewacht. Nee, und daraufhin haben alle Leute hinter mir angefangen zu reden, so, also schon teuer. Und die Kassiererin auch, ich finde den auch teuer. Und dann bin ich aufgewacht und habe gedacht, puh, zum Glück bin ich nicht dieser arrogante Typ, der sich einen 8 Euro Salat einfach knallhart kauft. Aber in deinem Traum hat, dein Traum-Ich hat den gekauft. Mein Traum-Ich war bereit dazu, weil er aus irgendeinem Grund Salat brauchte. Mhm. Ich weiß aber auch nicht, warum mein Traum ich unbedingt einen Lollo Rosso Salat kaufen musste. Aber wieder ein sehr belangloser Traum, finde ich. Sehr, also, ja. Interessante Frage wäre es, aber sowas weiß man wahrscheinlich nicht oder ja, Träume funktionieren ja so nicht. Vielleicht weißt du es trotzdem. Kannst du dich an die Preise der anderen Salate erinnern? Was nee. Hat der nee. Ich bin gezielt reingegangen, habe mir Chester den Lollo Rosso raus. Geschnappt. Okay. Also mein Traum beginnt auch vor allen Salaten, wie ich... Achso, du hast den... Das war noch drin. Also das ist in meiner Erinnerung noch drin. Mhm. Ja. Ja. Ein guter Traum. Ja. Also, ja, halt verhältnismäßig. Ist auch recht politisch, gell? Ja, ja, genau, ja. genau. Das wollte ich gerade sagen. Vielleicht hat es was Nostradamisches, ja. weil du siehst voraus... Leute, kauft noch schnell Salat. Genau. Und tut den in den Keller. Genau, der hält schon so 3-4 Tage. Ja, und Salat kann man wunderbar einfrieren. Friert euren Salat ein. Ja, wenn man den wieder auftaucht, sind es keine braunen, wabbeligen Blätter. Nee. Und wenn man den dann verspeist, eingefrorenen Salat, dann ist auch euer Stuhlgang nicht exakt so wie das, was ihr gegessen habt. Ja. Ist bei dir auch so, dass wenn du viel Salat isst, dass dann viel Salatblätter, die man eigentlich wieder so zurücktun könnte, an den Kopf? Nee. Nicht? Verdaust du Salat gut? Ich verdau Salat nicht so gut. Oder also du meinst den Mais-Effekt, den jeder genau, kennt. Genau, ja. den habe ich auch mit Eisbergsalat. Okay. Oder auch mit Kopfsalat, mit Lollo Rosso. Ich glaube, das ist nicht normal. Aber nur den grünen. Das ist nicht normal. Mein Körper ist einfach zu faul, Salat zu verdauen. Ja, ich glaube, dein Körper kennt das einfach nicht. Nee, der ist einfach zu hetero, zu männlich, weil Salat lässt ja den Bizeps schrumpfen. Ja, ja, genau. Und mein Körper, der schmeißt es einfach durch. Also Fleisch ist mein Gemüse. Ja, ja, genau, genau. Genau, ich. Salat ist. Ich bin zu männlich für Salat einfach. Ein Körper stößt den ab, ja. Ja, genau. Also unbewusst. Unbewusst, ja. Genau, ich selber finde Salat ganz lecker, esse den auch gern, schäme mich dafür auch nicht. Das ist gut. Ich finde Freunde mit Salat. Ja, ja. Man kann Freunde mit Salat finden. Genau, aber mein Verdauungsapparat mag Salat nicht. Also, Friedrich Merz, du kannst auch ruhig mal einen Salat essen. Ich habe an toxische Männlichkeit gedacht oder an Friedrich Merz. Finde ich ganz so. Fotzenfritz. So nennen ihn auch manche. Ja. Die Partei zum Beispiel. Ja. Genau. Und alle Titanic-Leute. Ja, ja. Genau. Auch ein schöner Name eigentlich für ihn. Beschreibt ihn eigentlich ganz gut. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Fritz. Auf jeden Fall, soll ich auch eine Geschichte erzählen? Ja, klar. Ich hatte eine peinliche, also du hattest ein langweiliges Erlebnis. Ja. Ein sehr peinliches. Okay, das ist super. Langweilig, peinlich und dann habe ich eins mit, also wenn wir deine peinliche jetzt haben, dann habe ich noch eine mit Nazi-Content. Mm. Und zwar mit den alten, also die Original-Nazis. Mit Nationalsozialisten. Ja, da habe ich nochmal Content. Aber jetzt erst das peinliche. Das war, ich war auf einer Familienfeier Anfang der Woche, okay. Am Montag. Das heißt Feier, also es war ein Anlass, wo die Familie zusammenkommt. Und da habe ich eine engere Verwandte, eine Tante von mir getroffen, die ich wirklich lange nicht gesehen habe. Und dann haben wir uns da auf diesem Parkplatz uns dann getroffen, da sind alle zusammengekommen, wir haben uns lange nicht gesehen, fallen uns in die Arme, wir mochten uns immer gerne. Und sie nimmt mich in die Arme und sie hat einen sehr netten griechischen Akzent. Okay. Ah, Peter, du bist so eine hübsche junge Mann geworden, hat sie dann gesagt, als sie mich in. Und was habe ich gesagt? Danke, du auch. Deswegen, das war der erste Satz. Ich hab mich schon gefragt, warum du gesagt hast, wir haben uns immer gemocht. Warum du das schon in der Vergangenheitsform, weil ihr könntet euch ja jetzt noch mögen. Wir mögen uns auch noch. Ach, ihr mögt euch noch. Das ist doch schon mal. Aber nee, aber es war, also du bist auch ein hübscher junger Mann. Du bist eine hübsche junge Mann geworden, hat sie zu mir gesagt. Und ich habe gesagt, ja, du auch. Ja, aber jung ist drin. Ja. Ja. Also sie ist wirklich kein hübscher junger Mann geworden in den letzten Jahrzehnten. Ist sie nicht? Nein. Sie ist eine bezaubernde Dame. Dame. Geworden. War sie vorher auch schon. Ja. Ja, war das so eine Übersprungshandlung, weil dich sonst niemand hübsch nennt, dass du das erste Mal so überfordert warst. Ja, es war ja auch der Anlass, weswegen wir da zusammengekommen sind, war relativ traurig. Okay. Und da ist einfach so ein normale soziale Überforderung. Naja. Ja. Aber sie hat dir verziehen? Ja, sie hat gelacht. Eigentlich habe ich sie ganz gut aufgeheitert damit, vielleicht auch. Aber das ist doch dann versöhnlich sogar. Ja, und ich überlege gerade, das war gar nicht peinlich. Das war, ich habe das, hätte das so souverän, oder ich bin auch nicht weiter drauf eingegangen. Vielleicht dachte die macht einen souveränen Gag, um sie aufzuheitern. Einen schlagfertigen. Ja, wie man das halt von berühmten Podcastern auch erwartet. Genau, ja. Genau. Da können wir daraus lernen, man sollte nicht ebenso oder du auch einfach rausplappern, sondern kurz überlegen. Ja, aber das ist dieses gleiche Ding, wie wenn der Kellner dir guten Appetit wünscht und du sagst danke gleichfalls. Ja, das passiert einfach. Das ist ja, habe ich ja nicht willkürlich gemacht. Das, weil wir nette junge Menschen sind und du besonders ein hübscher junger Mann im letzten Jahr geworden bist, ja. Ja, im letzten Jahrzehnt. Also ich weiß nicht. Für sie, aber ich beobachte das ja erst kürzlich. Und als wir mit diesem Podcast vor 10 Jahren angefangen haben, also die letzten 9 Jahre warst du auf so einer Geraden, ziemlich weit unten. Ein junger Mann war ich und einfach. Du warst ein junger Mann, aber im letzten Jahr, irgendwas ist da passiert, da bist du ein hübscher junger Mann geworden. Das kann ich dir auch so weitergeben. Ah, dann hatte sie also recht. Ja. Ich suche nachher mal Fotos raus von meiner Tante, früher und heute, und ihr müsst mir sagen, ob sie ein hübscher junger Mann geworden ist. Willst du die öffentlich teilen? Ja, ja. Hast du das mit deiner Tante geklärt? Ja, ja. Ach, die zeigen wir hier im Podcast, gell? Dann also. Ja, genau. Ich zeige sie dir und du beschreibst sie. Ihr könnt ja rüber zu YouTube gehen, denn ab dieser Folge sind wir auch per Video da. Hey! Wir winken gerade in die Kamera. Ja, hey Follower, abonniert uns auch bei YouTube, bitte. Ich wüsste jetzt gerne mal, ob jemand Stopp gedrückt hat und auf YouTube angefangen hat zu suchen. Das wäre gut. Und dann total enttäuscht ist, dass da nichts vom Schaumbad drin ist. Ja, der heißt auch anders auf YouTube. Ach, der Kanal? Ah, den muss man erst finden, genau. Genau. Wer ihn zuerst findet, bekommt von uns gewinnt ein Schaumbad mit uns in einer großen, sehr großen Wanne. Oder ein lustiges Dinosaurierpflaster. Oh ja, das wäre auch schön. Eins von beiden. Ja. Was hast du sonst erlebt? Du bist wieder dran. Ich war ja unterwegs in Südeuropa und hatte ein Haus im Wald und musste sofort an unsere gern erzählte Geschichte, die du damals mal gefunden hattest, dass der Führer von den Fröschen auf der Wolfschanze genervt war. Oh ja. Die Frösche mit Petroleum getötet wurden und dann überall Moskitos waren, weil die Frösche die Moskitos gegessen haben. Hier ist eine Wespe im Studio. Ja, aber die, die gehört hier dazu. Also wenn gleich einer von uns schreit oder wenn ihr komische Geräusche hört, Wespen haben mit der Geschichte nichts zu tun. Jedenfalls, diese Geschichte hatten wir ja. Und ich hatte ein Häuschen an einem großen Schwimmteich, wo sehr viele Frösche drin waren. Mm. Und die haben abends und nachts auch immer angefangen, loszuquaken. Und wie an der Wolfschanze. Wie an der Wolfschanze. Und ich musste die ganze Zeit immer an den Führer denken, wie er Wut entbrannt. Gut, mein Setting war ein bisschen anders. Ich habe keinen Weltkrieg geführt, sondern ich habe gemütlich auf der Terrasse gesessen und hatte ein kühles Getränk in der Hand. Auf meinem Liegestuhl mit einem Buch im Schoß. Da kann man relaxter sein als der Führer in der Wolfschanze. Aber mich haben die Frösche nicht genervt und waren trotzdem auch noch genug Moskitos da. Also sie haben auch zu wenig gefuttert. Okay, ja, vielleicht brauchst du an der Wolfschanze, da waren die Frösche, waren eben auch stramme Nazis und haben hart getötet. Stimmt, ja. Und da, wo du warst, waren die Frösche irgendwelche Südeuropäer. Ja, das waren nette portugiesische Frösche, die schreien wahrscheinlich auch nicht so wie deutsche Frösche. Genau, weißt du, und so. Die töten weniger. Ja. Weil, ja. Geht auch so. So ein angespannter Kartoffelfrosch halt auf der Wolfschanze, kann man sich richtig vorstellen. Die ganze Zeit Deutsch am Rumschreien und Moskitos am Abmetzeln. Und natürlich macht das so ein portugiesischer Frosch nicht. Nee. Sind die Wolfschanzer Frösche deutsche Frösche gewesen oder polnische? Wo war denn genau die Wolfschanze? Ich glaube im heutigen Polen. Ja, aber damals, deutsches ist ja egal, ist ja deutsches gewesen. Vom Volk her, vom Froschvolk her. Polnisch. Ich glaube auch, Frösche sind da ein bisschen, die sind so ein bisschen wie die Kleinstadterei. Preußische Frösche. Ja, nicht preußisch, sondern. Jeder Teich ist sein eigener Staat und damit sind die viel verstreuter. Ja, weil also die sind noch ein bisschen rückständiger. Ich weiß auch nicht, wie das so ist, wie wenn jetzt so ein Frosch aus dem einen Tümpel in den anderen Froschteich hüpft, ob der da willkommen ist. Ich hoffe doch. Ich dachte immer, Frösche wären tolerant, ja, gut, aber wissen können wir das nicht. Zurückblicken. Gehen wir mal davon aus, diese Teiche sind wie Troja, Sparta, Athen. Die waren ja verfeindet. Immer mal wieder. Ja. Aber dann, das waren ja Menschen, das waren ja keine Frösche. Naja, komm, also. Nee, da müssen wir aufpassen, wir sind ja auch ein Geschichte-Podcast. Stimmt, ja. Das steht sogar in unserer Beschreibung, ja. Es waren Menschen. Ja, aber trotzdem können wir vielleicht darauf schließen, weil wir machen es uns einfach. Ich mache es mir gerne einfach. Die waren auch verfeindet und als dann das Persische Reich, diese griechischen Städte, angegriffen hat, dieses griechische Stadtstaaten. Dann haben die sich ja zusammengetan, die griechischen Stadtstaaten. Ah, du meinst vielleicht, also, vielleicht war auch der Angriff der Nazis auf den Tümpel vor der Wolfschanze der Moment, wo sich alle Frösche gemeinsam verbunden haben. Genau, und seitdem gibt es die polnischen Frösche. Vorher waren es oder die europäischen Frösche sogar. Oder die europäischen Frösche. Die haben früh gerafft. Ah, guck mal, mein Telefon schickt mir gerade eine Erinnerung. Ah, wir nehmen heute einen Podcast auf. Das ist heute Podcast. Wunderbar. Gut, dass du es mir jetzt sagst, eine halbe Stunde, nachdem wir angefangen haben. Ja, super, super, super. Ja, aber da musste ich sehr viel an den Führer und an dich denken, obwohl ich im Urlaub war. Das ist das, was man im Urlaub denken will, wenn man entspannt auf seiner Terrasse sitzt, Bier trinkt und liest. Will man an Hitler und Peter denken. Ja. Ja. Was war schlimmer, Hitler oder Peter in deinem Gehirn? An dich habe ich mich, dich wollte ich eigentlich ganz, da habe ich mich gefreut, an dich zu denken. Würde ich nochmals, war gut. Hast du sonst noch was erlebt? Hast du irgendwas gekauft im Urlaub? Nö, ich habe wirklich nichts gekauft außer Nahrungsmittel. Gar nichts? Vielleicht eine Strandmatte? Nee. Sonnenbrille? Nee. Flipflops, irgend sowas? Nee. Nicht mal das? Nee. Irgendwo ein T-Shirt im Strandshop? Nee. Sehr gut. Doch, eine Sache habe ich gekauft. Weil ich ja gerne mache, einen besonders hässlichen Kühlschrankmagneten. Ah, okay. Also ein richtiges Touri-Ding. Mhm. In jedem Urlaub muss ein besonders hässlicher Kühlschrankmagnet mitgenommen werden. Bitte verlass diesen Raum. Wieso? Ich mag das nicht, wenn Leute das machen. Ja, gut, ich habe damit halt irgendwann angefangen und ich bin in der Fahrabhängigkeit. Okay, gut, dann. Nee, warte. Wir müssen das ja durchspielen. anderer Raum. Na gut, ich habe damit mal irgendwann angefangen und dann bist du in so einer Fahrtabhängigkeit. Darf ich wieder reinkommen? Ja. Okay. Ja, ja, stimmt. Das ist eigentlich dumm, dich in einer Einzimmer, in einem Einzimmerstudio aus dem Raum zu werfen. Aber ich habe da mal jetzt als anderen Raum, ja, können wir mal als Flur definieren. Flur, ja. Das ist sowas wie der Flur, ja. Heute sind wir sehr visuell, ihr merkt schon, dass, weil heute Kameras einfach laufen, weil wir jetzt auf YouTube sind. Lauter visuelle Sachen passieren. Du hast mir vorhin ein Bild gezeigt. Wir haben schon Büchsenstechen gemacht. Ja, Stoßstechen. Ohne überhaupt darauf einzugehen, das hat man nur im Bild gesehen. Also wir haben ja nicht mit unseren Stimmen begleitet, sondern... Genau, ja, wir haben damit angefangen. Wo ihr dachtet, die kurze Pause, warum so eine komische kurze Pause? Da haben wir Dosenstechen gemacht. Wir haben damit angefangen, aber tatsächlich... Das fertig spielen werden wir es, da müsst ihr auf diesen Mediatheks-Link klicken. Da seht ihr dann das ganze Spiel noch. Ja, genau. Aber das machen wir gerne. Oh, da bin ich Fan von, dass so Special-Content nochmal in die Mediathek laden, also wenn die Sendung vorbei ist. Ja, ja. Oder auf, und dann auf so, YouTube aber das noch. Ganze, das ganze Interview. Ja, bin ich Riesenfan von, wenn du verschiedene Medien zugezwungen wirst. Mhm. Obwohl du gerade eigentlich das eh schon online schaust und sie einfach auch die Sendung direkt länger für Online-Content schneiden können, muss ich noch auf eine andere Plattform, um dann... Und was passiert? Ich habe mir noch nie so ein Video zum Beispiel angeschaut. Also jetzt ZDF Magazin, ich habe mir dieses Interview danach nie angeschaut, weil ich einfach zu faul bin, noch eine andere Plattform aufzumachen, da zu suchen. Verstehe ich, ja, aber manche machen es und dann hat dieses Format schon mal zwei Klicks gekriegt. Eins in der Mediathek oder eins im linearen Fernsehen und eins im... Aber ich bin kein Gebührenzahler und das wird von Gebührengeldern finanziert. Du bist kein Gebührenzahler. Um Plattformen zu wechseln und auf eine US-amerikanische Werbeplattform zu gehen, um mir ein Interview anschauen zu wollen, weil ich im Öffentlich-Rechtlichen hätte sehen können. Verstehe. So. Verstehe. Ja, in der Mediathek sehr gerne. Wenn das der nächste Klick ist, ja. Gut, Mediathek. Ja. Problem ist, dass die Ausspielung, die haben das dann linear und Mediathek, da werden einfach nicht zwei Dinger geschnitten. Ja. Die müssen exakt gleich sein, habe ich heute gelernt tatsächlich, weil ich heute in einem Gespräch mit einem öffentlich-rechtlichen Kanal war. Oh, okay. Diese Mediatheksformate müssen exakt gleich sein wie das Fernsehformat, weil da geht es um Musiklizenzen. Das ist der ganze Grund. Also, du kannst nur wegen Musiklizenzen. Genau. Du darfst Musik, also die Öffentlich-Rechtlichen halten viele Musiklizenzen natürlich. Ja. Die haben da einen großen Pool, dürfen das meiste eigentlich spielen. Muss aber zuerst im linearen Fernsehen laufen und dann darf es online erst laufen, zwei Wochen später. Dann darfst du diese, wenn du es nur online ausspielst, daran haben die Rechte nicht. Oder wenn du es zuerst online ausspielst. Fuck you, GEMA. Ja, nee, das ist nicht die GEMA. Nee? Weil die wird ja sowieso dann noch bezahlt. Ach so, die holt nochmal extra Kohle. Genau. Ja. Nee, die kaufen dann von dem Label, von was weiß ich, von Sony oder so, kaufen sie diese Musiklizenz fürs lineare Fernsehen und dürfen es aber nur im linearen Fernsehen. Und irgendwie so. Ja. Das ist auf jeden Fall ziemlich ätzend. Und deshalb muss das Mediatheksformat und das TV-Format ist dann immer exakt gleich, weil sonst musst du es zweimal komplett neu produzieren. Und deshalb haben die dann auch diese Spin-Offs mit, ich klicke hier, wenn ihr das Spiel noch fertig sehen wollt oder dieses Interview. Heutzutage darf man auch gar nichts mehr schneiden. Nee. Ja. Nee. Oder, ja, doch, aber es ist alles sehr lästig. Du musst halt sehr gleich schneiden. Wir müssen einfach das lineare Fernsehen loswerden. Ich glaube, das würde alles einfacher machen. Oder die Öffentlich-Rechtlichen. Ich zahle da nichts mehr. Ich wollte schon immer mal den wütenden Gebührenzahler machen, aber ich habe mich einfach nur über Formatierung und nicht mal über Format aufgeregt. Ja. Formatierung ist sehr lästig. Ja. Ja. Ich schreibe dem ZDF trotzdem, glaube ich, mal einen Brief. Dass sie sich ficken können. Nee, die können ja dann jetzt nichts dafür. Deswegen wäre der Brief sehr freundlich. Achso. Ich hätte mich drüber gefreut, aber wie mir erklärt wurde von meinem Freund Peter... Und dann erzähle ich die ganze Geschichte wie hier aus dem Podcast. Sehr also, gut. Kannst du denen dann auch meine Kontonummer geben? Für die gute Erklärung? Ja, weil die haben einen Haufen Kohle und die könnten sie mir dann geben. Ja, zum kann Dank. Man gern machen, ja. Ja. Ja. Meine IBAN ist 4. Ganz genau. Ist die gleiche wie vom Schaumbad. Weil du warst die vierte Person, die sich überhaupt jemals ein Girokonto angelegt hat. Deswegen hast du eine einstellige IBAN. Genau, ja, die einzige ICQ-Nummern. Ja, aber schon DE4. Nö, nur vier. Nur vier? Nur vier. Also weltweit? Weltweit war ich der Erste. Bevor man überhaupt auf Länder aufteilen musste, hast du die vier abgegriffen. Genau. Ja, das ist Wahnsinn. Die vier. Ich bin sehr stolz. Ja, Peter vom Schaumbad, IBAN 4. Ja, wir sind auch ein sehr elitärer Kreis, sind die 1 bis 9. Wir hängen immer, ja. Wir treffen uns einmal im Jahr und gehen jagen. Im IBAN-Club. Im IBAN-Club. Wen jagt ihr so? Giraffen. Giraffen, okay. Und ich dachte irgendwie Lampen und Wespen. Ich dachte irgendwie Kinder am Weltspartag. Nee. Hauptsächlich Giraffen. Den Weltspartag gibt es ja gar nicht mehr, ne? Seitdem du keine Zinsen mehr bekommst, haben die Banken auch den Weltspartag abgeschafft. Habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja, frage ich mich, wo die ganzen coolen Spardosen, die damals verteilt wurden. Aber ist der Weltspartag wirklich ein Weltding gewesen? Die Frage hab ich mir auch schon mal gestellt. Erstens und zweite Frage, ist es wirklich von, also auch wenn es jetzt nur Deutschland ist, von allen Banken? Also ich glaube, die Volksbank und die Sparkasse hatten unterschiedliche Spartage. Nee, die hatten, glaube ich, zeitgleich. Ja? Weiß ich noch, weil ich habe mir auf beiden immer eine Sparbüchse mitgenommen. Du hattest als Kind schon zwei Konten bei zwei verschiedenen Banken. Nee, aber ein Sparbuch. Damals Sparbuch. Hatte man Sparbücher. Ja, das ist ein Konto. Sparbuch ist ja ein Konto. Ja, halt so ein Kindersparbuch. Ja, aber dahinter ist ja ein Konto. Und mit dem, ich weiß nicht, wer sich dahinter versteckt hat. Das ist ein Konto und ein Sparbuch ist das, was deine EC-Karte ist. Das ist doch vollkommen egal, das ist doch... Aber du hattest, egal, du das hattest... Das ist doch alles alte Technik, das interessiert doch keinen mehr. Das ist wirklich egal, aber nur um das mal klarzustellen, du hattest als, was weiß ich, Siebenjähriger schon ein Konto bei der, oder ein Sparbuch ja. bei der Sparkasse und bei der Volksbank. Ja, wir hatten nur zwei Banken im Ort, sonst hätte ich noch mehr gehabt. Als Kind schon, also ich bin eher überrascht, dass du mehr als ein Konto als Kind schon hattest. Meine Eltern waren Instagrammer, die haben mich die ganze Zeit fotografiert und deswegen hatte ich mehrere Konten. Ja, die haben mit mir Geld gemacht, die haben mich monetarisiert bei, deswegen bin ich ja heute so ein Feind, dass Leute immer ständig ihre Kinder ins Netz stellen, weil ich war Kinderstar. Also damals hat man, und Instagram gab es natürlich noch nicht, ich war Kevin allein zu Hause. Eins von den Geschwisterkindern war ich zum Beispiel. Mhm. Ah, du warst, okay. Ich war nicht dieser Bud, sein großer Bruder, aber ich war eines der Geschwisterkinder zum Beispiel. Okay. Und nur als Beispiel. Und da brauchtest du dann zwei Konten, ein geschäftliches Konto. Genau, ja. Jetzt verstehe ich es. Okay. Und die hatte ich dann bei der Kreissparkasse Brümmen und bei der Volksbank Brümmen. Ja. Okay. Wow. Da ist meine Hollywood-Kohle dann gelandet. Da ist auch dein Name. Aber ich habe auch deutsche Serien, zum Beispiel Ich heirate eine Familie, da war ich die Heirat. Mhm. Ja gut, da brauchen wir schon noch so, Konten. Ja. Das verstehe ich. Ja. Und bei Dallas zum Beispiel war ich die Range. Also ich habe da sehr viel gespielt. Ja. Ich war das L. Du warst das L? Eins der Ls. Da müssen wir uns doch mal im Set getroffen haben eigentlich. Weil im Vorspann mussten sich ja alle Buchstaben immer vor mich stellen, damit der Vorspann gedreht werden. Das war ja alles in der Postproduktion. Ich war nur im Schnittraum. Achso, ich wurde immer nur im Greenscreen gezeigt. Ja? Das wusste ich gar nicht. Nee. Warum musste ich denn dann für 20 Drehtage als Range da ankommen? Weiß ich gar nicht. Die haben dich verarscht. Ja, die haben mich verarscht. Die haben dich verarscht. Ja, aber jetzt verstehe ich das alles mit diesen zwei Konten, weil ich muss dir mal was sagen. Ich habe ein Konto seit dem Juli 1987 und seitdem keins mehr eröffnet. Das ist doch... Ich bin der treueste... Zahlst du denn Kontoführungsgebühren? Ich habe keine Ahnung. Das ist mir völlig egal. Ah, du bist so einer, ja. Mein Konto interessiert mich tatsächlich auch nicht. Nicht, weil ich unfassbar reich bin. Naja, doch, bin ich schon. Aber es interessiert mich nicht, was da passiert. Ich versuche mich gerade emotional in dein Konto rein zu versetzen. Weißt du, ja, erstmal so lange zusammen. Aber das Interesse ist so gering. Weißt du, ob dein Konto sich manchmal die Frage stellt, so, oh, hätte ich jetzt jemanden, der häufiger mal mich online checken würde? Wäre geil. Nee. Oh, ich hätte so gerne jemanden, der mich mal häufiger online schickt. Das interessiert mich einfach überhaupt nicht. Immer legt er seine EC-Karte hin, ich bin wieder ein Stück dünner, dann kommt wieder ein bisschen was dazu. Aber er interessiert sich einfach nicht für das, was ich tue. Also dein Konto ist... Sehr vernachlässigt. Das ist so eine richtig triste, langjährige Beziehung, wo man auch eigentlich nur noch aus Gewohnheit... Du und dein Konto, ihr seid doch nur noch aus Gewohnheit zusammen, oder? Ja, es ist tatsächlich wahr. Ja, und es ist, ja, das musst du mal überlegen, wie sich dein Konto da fühlt. Ja, aber wir haben, was wir schon zusammen erlebt haben, was da schon drüber gelaufen ist. Da ist so einiges durch. Ja, und ich meine, 1987 ist jetzt, wie lange her? 35 Jahre. Ja. Mit 35 Jahren, das ist, was, wie nennt man das denn? Diamantenhochzeit? Nee. Nee, aber Silber, Gold. Silber ist Gold nach 25 ist Jahren wahrscheinlich irgendwie so eine Bratwurst. Was ist denn zwischen Silber und Gold? Was kann man denn da anlegen? Platin. Ja, die ist aber älter, auch wenn Platin mittlerweile billiger als Gold ist. Ist ja auch egal. Ihr habt auf jeden Fall dieses Jahr wieder ein Jubiläum. Dein Konto und du. Ja, stimmt. Ja, werden wir feiern. Es wird schön. Vielleicht rufe ich mal an. Werde ich eingeladen? Ja. Oder geht ihr zu zweit nur essen? Ja, weil ich so früher hat man ja traditionell auch so alle Verwandten, Bekannten. Ja, ich werde so wahrscheinlich eher was im kleinen Kreis, also mit meinen IBAN-Jungs. Mit deinen IBAN-Jungs, die mit neuen. Mit den IBAN-Jungs, mit den neuen anderen Typen. Es sind nur 8. IBAN 0 gibt es nicht. Ja. Und die 10 ist schon zweistellig, dieser Wichser. Den kann eh keiner leiden. Kann den keiner leiden. Ja, der will immer bei uns. Komm, wir sind die ersten Top 10 und so. Aber sind da wirklich auch, vermute ich mal, weil du nicht gegendert hast, sind alles Männer. Ja, ja, ja, ja. Also wer 1987, durften Frauen 1987 schon Konten aufmachen? Nicht in der Schweiz. In der BRD schon seit 2 Jahren. Aber woher sollten sie es wissen? Nee, ich meine jetzt 1987. Ja, meine ich ja. Seit 2 Jahren, hast du gesagt. Ja, seit 2 Jahren 87. Also seit 85. Ach, seit 85 dürfen Frauen Konten haben. Okay. Aber 2 Jahre lang wusste halt niemand, dass man ein Konto anlegen kann, bis du und deine Buddies da so mal zur Bank gegangen sind. Hier hinterm Sparbuch, da hängt doch auch immer so ein Konto. Und dann so, ja, hätte ich gern direkt. Würde ich direkt nehmen. Wie viele haben sie schon jetzt verkauft? Noch 3 jetzt, sie wären der 4. Nehme ich. Bei dieser Bank, bei der Heidenheimer Volksbank EG, Karlstraße 4 in 89518 Heidenheim. Ich weiß sogar die Postleitzahl. Aber du kennst ja auch noch die alte. Die vierstellige? Ja. Nee. Könnte ich dir zum Beispiel, kann jeder nachgoogeln, für den Eifel auf Prüms zum Beispiel sagen. Ja, bitte. 5540. Die neue ist 54595. Ja, ich war, glaube ich, 3 oder 4, als die Postleitzahlen umgestellt wurden. Ja, ich auch. Stimmt. Und noch ein paar Jahre drauf. Ja. Oder drunter. Tatsächlich habe ich neulich mal meine vierstellige Postleitzahl in meinem Geburtsort gesehen, weil ich meinen Impfpass rausgegraben habe nach langer Zeit. Siehst du, da steht er nämlich auch drauf. Wann war denn das? Im Sommer 2020 war das, oder? Wann wurden wir geimpft? Mit COVID? Nee, 21 konnte ich 21, also ja, genau. Spritzchen nehmen. Und da habe ich dann, der war nämlich noch ausgefüllt mit. In Bleistift stand da eine vierstellige Postleitzahl. In Bleistift ist. In Bleistift. In Bleistift klingt irgendwie gut. Ich weiß nur nicht, wofür. Also es war nicht mit einem Kugelschreiber drauf geschrieben, sondern mit einem Bleistift. Weil meine Mutter oder mein Vater, wer auch immer dieses Ding damals ausgefüllt, ich war halt noch zu dumm zum Schreiben, Ende der 80er. Damals hat man noch wenige Kulis gehabt, da war da noch was Besonderes. Genau, und die dachte, ach, es kommt ja bald diese Postleitzahlenreform. Jetzt kommen wir bei der Wiedervereinigung, dann müssen wir neue Postleitzahlen. Meine Mutter hatte schon gerochen. Aber es wurde nie geändert. Der hat den Wind der Veränderung gerochen. Die hat schon ganz leise die Scorpion-Symbol gehabt. Ja, ja, ja. Sie ist schon die Moskwa gefollowed. So war das auf jeden Fall. Ich würde sagen, wir müssen jetzt mal... Ja, jetzt kommt ein schöner Abbinder. Genau, wir machen jetzt gleich eine Pause und danach kommt der hässliche Plural. Der hässliche Plural. Ja. Und das wird total abgefahren. Und Wahnsinn. Und wir haben noch viel auf der Liste. Genau, bleibt dran. Wir haben noch viele Dinge. Der hässliche Plural des Monats. Der hässliche Plural. Der hässliche Plural. Jetzt bin ich gespannt, was du mitgebracht hast. Was ist der Plural von Applaus? Applaus? Ja, Appläuse wahrscheinlich nicht. Nee. Applanten. Applause. Applause ist auch der korrekte Plural von Applaus. Applause. Da habe ich aber ganz schön viele Applause bekommen. Finde ich... Hat den Titel der hässliche Plural verdient. Ja. Applause wäre recht niedlich irgendwie. Ja, das wäre dann der klingt niedliche aber irgendwie so ein bisschen besser, finde ich. Genau, weil Applause. Genau, und Läuse sind ja klein und so. So wie Flöhe. Also eigentlich eher lästig, aber man hat eher positive Assoziationen zum... Also wir sind ja nur beim Phonetischen. Ja. Genau, und Applause, ja, ein Oi ist besser als ein Au. Ich glaube, deswegen sagen die Leute auch, gab viel Applaus. Also über den Arm verteilt, anstatt zu sagen, es gab immer wieder Applause. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, ist ein hässliches ist halt so Wort. Ja, ein unbestimmter, also selten benutzt, wie nennt man das denn? Unbestimmter Plural? Nee. Nee, aber... Also ein nicht zählbares, es ist ja zählbar. Ja. Ich meine, man sagt ja auch nicht, oh, ich habe sehr viel Wasser getrunken, nicht sehr viele Wässer. Ja. Aber es sind... Applause kann ich zählen. Ja. An diesem Abend, sein Programm hat 12-mal zu... Applaus geführt. Nee, hatte 12 gute Applause. 12 gute Applause. Ja. Und zweimal gab es nur ein geringe Applause. Zweimal gab es nur geringe Applause. Aber ein hässlicher Plural. Gibt es eigentlich ein Synonym für Applaus? Kollektives Klatschen. Gibt es irgendein gutes Wort? Bekundung. Nein, gibt zu Applaus ist ja... Es gibt kein anderes Wort für Applaus. Ja. Für Sofa gibt es 9 verschiedene Wörter, aber für Applaus nicht. Nee, da muss was passieren, weil der Plural so hässlich ist. Dann können wir nämlich dann auch... Genau, wir brauchen irgendein anderes Wort mit einem normalen Plural. Ja. Zum Beispiel ein Fadatsch. Und dann wären die Fadatsche. Eine Patscherei. Patscherei. Eine Patscherei, 2 Patschereien. Ja. Wunderbar. Wo Patscherei klingt so, als wäre eine Schlägerei gewesen, aber... Ja, die patschen so ihre Hände. So ein harmlos, weißt du, wie wenn wir uns prügeln würden, dann würden wir uns einfach mal so, weißt du, so mit so flachen Händen patschen, einfach immer so auf die Brust und dann, jetzt ist aber auch mal gut. Schaltet jetzt drüber in YouTube, wenn ihr uns bei einer schönen Patscherei sehen wollt. Wir legen jetzt los. Und jetzt sind wir fertig. Hallo, ja, hallo. Willkommen zurück. Willkommen zurück. Weißt du, was ein Klakör ist? Oder eine Klakörin? Ich habe den Begriff schon mal gehört. Der kommt aus dem Französischen und oui. Ist eine, ich glaube, sogar Berufsbezeichnung, oder? Ja, Klaköre nennt man Leute, die sozusagen dafür bezahlt werden, zu klatschen. Ah. Also sagen wir... Der Vorklatscher. Ja, oder sagen wir, Walter Ulbricht hält eine Rede vom Zentralkomitee. Ja. Da gibt es dann die, nur, da klatschen dann die Klaköre, weil... Klatschen einfach, weil es von denen erwartet wird. Oder es wird auch so negativ belastet wie Jubelperser. Ja. Ja, ist ja gleich eigentlich. Genau, Effekt, das sind eigentlich Klaköre, ja. Ja. Genau, da bin ich gerade nur drauf gekommen, weil das ein relativ hässliches Wort ist. Klaköre. Also Klaköre sind vor allen Dingen da, viele Applause zu platzieren. Richtig, richtig. Ja. Die machen Applause, hauptberuflich. Das ist doch ein schlimmer Satz auch. Klaköre sind vor allen Dingen da, viele Applause zu platzieren. Ja. Das ist wirklich ein sehr schrecklicher Satz. Ja. Danke, Deutschland. Danke. Danke, wer war das? Lessing oder Goethe? Martin Luther? Hölderlin. Hölderlin, ihr habt eine Scheißsprache da etabliert. Kommt mal runter. Apropos Scheißsprache, mir ist letztens aufgefallen, Affenpocken sind jetzt irgendwie wieder rum, gell? Ja. Ich habe lange nichts mehr davon gehört. Ja, doch. Aber ich war auch im Urlaub. Heute Morgen habe ich derzeit 1000 Menschen infiziert. Jedenfalls ist da immer wieder davon zu, also der Ratschlag, man sollte bitte intensiven Körperkontakt vermeiden. Und dann habe ich mich gefragt, was ist denn bitte intensiver Körperkontakt? Und ich habe ungefähr eine halbe Stunde lang gegoogelt, um rauszufinden, ob irgendwo eine medizinische Definition oder eine anerkannte Definition dafür existiert, was denn bitte intensiver Körperkontakt ist. Okay, wie und diese Definition fehlt. Es wird einfach immer nur von intensivem Körperkontakt gesprochen. Wow, ich bin gerade auf eine Wespe getreten. Oh Gott. Oh, barfuß auch noch. Kannst du sie bitte mit deinem Schuh töten? Danke. Nein, wir töten keine Wespen. Nein. Niemals. Wir haben sie. Ich bin gerade versehentlich barfuß auf eine Wespe getreten. Oh Gott, oh Gott. Ja, aber der Schmerz ist gar nicht so schlimm. Hattest du intensiven Körperkontakt jetzt zu dieser Wespe oder ich nicht? Ich denke ja, mein Körper hatte intensiven, also ich habe sie komplett umschlungen mit meinem Ballen. Ja, also für mich wäre das intensiver Körperkontakt. Ja, und was sagt das Internet dazu? Es gibt keine anerkannte Definition. Ah, du hast 30 Minuten ohne... Ich habe ohne Ergebnis. Ohne Ergebnis. Jeder plappert immer von, vermeiden Sie intensiven Körperkontakt. Aber das ist ja hoch individuell. Also bei Fremden ist intensiver Körperkontakt für mich, wenn die mir näher als ein Meter kommen. Stimmt, also ja. Also bei Personen, die ich nicht kenne, finde ich schon... mir näher als ein Meter kommen als intensiven Körperkontakt. Richtig, oder 2020 war, was weiß ich, Händeschütteln absolut intensiver Körperkontakt. Illegaler Körperkontakt. Ja. Also da brauchen wir eine Definition für. Wir können das ja in 5 verschiedene Stufen dann auch machen, also intensiver Körperkontakt. Dann gibt es Korpulieren ist das Höchste. Das ich schlafe miteinander, ja. Muss aber ein bisschen, die müssen das ja immer dann auch in den öffentlichen, rechtlichen, in den Nachrichten sagen, bitte korpulieren Sie nämlich nicht miteinander, ist halt besser als bitte rammeln Sie nicht. Oder bumsen, lassen Sie das Bumsen sein. Ja. Einen reinpedern, wegorgeln. Drüber möllern. Ja. Reinmöllern, draufmöllern. Und intensiver Körperkontakt wäre dann die 2. Stufe nach Sex, würde ich dann sagen. Ah, okay. Ja. Ja, aber ist Geschlechtsverkehr, Sex, rammeln ist ja auch schwer zu definieren. Was ist Geschlechtsverkehr? Also man geht klassisch nach irgendeinem katholischen Bild, nach der Ehe steckt man seinen Penis in eine Vagina. Nee, ich würde sagen, Geschlechtsverkehr ist ab da, wo an einem der primären Geschlechtsorgane irgendwas passiert. Ja. Aber dann wäre es ja, wäre jetzt, weiß nicht, letzte Woche beim Urologen hatte ich ja auch nicht Geschlechtsverkehr. Also was passiert an einem primären Geschlechtsorgan? Im Sinne der Befriedigung. Ah, okay. Sexuellen Bedürfnisse. Ja. Siehst du, ich bin gut im Definieren. Danke. Merkst du? Ja, du, ja. Vielleicht solltest du... Ich bin wie eine Maschine eigentlich. Warte mal, wer rät von diesem intensiven Körperkontakt ab? Die ist das... Also in Bezug auf die Affenpocken raten alle Mediziner, das Bundesumweltministerium rät von intensiven... Umweltministerium. Gesundheitsministerium. Das Umweltministerium rät, glaube ich, von vielen Sachen ab, aber intensiver Körperkontakt ist ihnen, glaube ich, ziemlich egal. Naja, mit Affen. Ja, Affen sind ja wiederum Tiere und dafür nicht, ist das... invasiv in die Umwelt zu sehr reingehen, weil dann haben wir zu viel intensiven Körperkontakt mit Tierarten, den wir nicht haben sollten. Ah. Genau. Hannes Jennecke regt sich da ja immer tierisch drüber auf. Weil er hat das mal. Der ist auch Schauspieler, macht aber immer Dokus auch. Ah, also, ist das der immer diese SS-Typen spielt? So eine Glatze? Sein. Nee. Aber der war zum Beispiel in Knocking on Heaven's Door damals oder sowas. So ein, jetzt auch nicht so ein Vieh gebucht. Der macht immer so Nebenrollen. Ist aber auch egal, der hatte mal eine Doku, wo darum geht, dass es gibt Länder, da werden Orang-Utans prostituiert. Mhm. Also sie werden rasiert. Ja. Ja. Und darüber hat er eine Doku gemacht. Das ist ja auch wirklich ein schlimmes Thema. Und hat natürlich einen enormen... sag ich mal, Alleinstellungsmerkmal wert, da ist jeder schockiert. Orang-Utans rasieren, um die dann für Sex zu nutzen, ist einfach komplett verwerflich. Ist ein Klicker. Genau. Und er hat auf jeden Fall da vor mindestens 10 Jahren eine Doku drüber gedreht, weil das damals noch nicht so bekannt war. Ach so, ist schon älter. Genau. Und er macht ständig Dokus über Umweltthemen, die ihm sehr wichtig sind. Mhm. Aber er wird in jedem zweiten Interview immer wieder auf diese Orang-Utan-Doku angesprochen. Ja, gut, und mittlerweile ist er immer, die Affen waren mir wichtig, aber jetzt können wir mal bitte über. Und dann bringt er das Thema. Das ist blöd, wenn du mit irgendwas sehr viel Erfolg hast oder sehr viral gegangen bist. Ich meine, hier Ernie nervt es ja auch, immer nur der Bürotrottel von Stromberg zu sein. Hier der Bjarne Mädel. Ja, aber der hat sich ja dann irgendwann emanzipiert. Ja. Markus Maria Herbst hat sich nie von Stromberg emanzipiert. Das stimmt. Der kann nur diese eine Rolle. Stimmt, ja. Also, Bjarne Mädel hat es geschafft. Der Herbst nicht. Naja. Armer Kerl. Ja. Gut, aber was machen wir? Intensiven Körperkontakt, wir haben den jetzt festgelegt. Das ist alles vor Geschlechtsverkehr. Und Geschlechtsverkehr hast du auch definiert gehabt. Ja, dann können wir ja zufrieden sein. Dann sind wir eigentlich, was kommt danach dann? Na, mittlerer Körperkontakt. Hände schütteln. Berührend. Berühren. Berühren. Was ist ein Kuss? Das ist für mich intensiver Körperkontakt. Das ist intensiver Körperkontakt. Also für mich. Ja. Und was ist ein Ein Fistbump. Ne, wie heißt es? Ghetto-Faust. Weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, Fistbump ist ein bisschen safer auch vom Wording als Ghetto-Faust hat immer was von Nationalsozialismus oder Ausgrenzung. Aber ein Fistbump kann man sagen. In Nordamerika. Ja, also Fistbump. Fistbump. Das, was ist ein Fistbump? Das ist eine Berührung. Auch eine Berührung? Das ist eine Berührung, ja. Aber ist ja deutlich schwächer als ein Händeschütteln. Ja, aber also. Weil Berührung muss man auch eigentlich wieder abstufen. Ja. Wenn ich dich, also umarmen würde ich mit dir tun, Händeschütteln würde ich mit dir tun, Fistbump würde ich mit dir tun. Ja. Eins davon wäre für mich intensiver Körperkontakt. Die Umarmung. Umarmung ist schon intensiver Körperkontakt. Für mich. Bin ja sehr. Ah, okay. Also das heißt, du denkst. Und deswegen brauchen wir ja eine Definition. Genau, weil mit einer Umarmung, würde ich sagen, kannst du dich noch nicht mit Affenpocken identifizieren, infizieren. Oder? Ich glaube, es reicht nicht. Ich bin in diesem Feld Affenpocken, bin ich vielleicht so eine ungefähr so informiert wie ein Querdenker über Corona. Obwohl, nee, ich denke nicht, dass ich was weiß. Ich bin einfach nicht informiert. Ja. Oh, ich saß, fällt mir gerade ein, wegen Corona, Querdenkern. Ich saß noch hier im Oblomov draußen und dann ist eine Impfgegner-Demo. Wir müssen uns bundesdeutschen ZuhörerInnen noch abholen. Achso, das ist eine Kneipe, eine Kneipe in Stuttgart. In der Stuttgarter Innenstadt, wo man auch draußen sitzen kann. Nur weil wir viele HörerInnen aus Berlin haben, die interessieren sich ja zum Beispiel für Stuttgart und denken, wir hätten gar keine Kneipen. Ja. Da ist auf jeden Fall eine Demo vorbeigezogen mit Impfgegnern. Sind die noch immer unterwegs? Ja, aber es war interessanterweise so vielleicht 30, 40, 50 Leute. Vielleicht wollten die hier ihren Freund Ballweg aus dem Knast holen. Ist der im Knast? Ja, der ist im Knast. Ah, sehr gut. Oder in Untersuchungshaft. Ah, okay. Ja. Wegen Unterschlagung von Geld. Aber da haben auch sehr viele vorm Gefängnis dann protestiert. Mhm. Und da, also ich finde das schon so ein, da ist jemand, der hat dein Geld gestohlen und du denkst doch immer, da ist eine große Verschwörung dahinter. Jetzt haben die den eingeknackt, weil der so viel Gutes getan hat, obwohl er sie bestohlen hat. Also wenn die Opfer für dich auf die Straße gehen, dann... Na, hast du es geschafft. Hast du es geschafft, ja. Ich bin sehr neidisch auf das Leben von Michael Ballweg. Ich bin neidisch auf das Leben von Christian Lindner. Auf jeden Fall habe ich diesen Typen... Ich will das nicht so stehen lassen. Nein, bin ich nicht. Ich auch nicht. Diesen Typen dann den Stinky gezeigt. Hast du den Stinky? Den Effe? Mein Mittelfinger. Wie man in den 90ern noch gesagt hat, den Effe. Effe? Wegen Effenberg hier, der Fußballspieler. Ah, ja. Den Effe hast du gezeigt. Ah, ja. I flipped the bird. Ja. Und hab, glaube ich, auch fick dich gesagt. Was? Den Effe unfick dich? Ja. Er war befriedigend irgendwie. Ja. Also die kamen zurück. Ja, lasst euch doch tot spritzen, haben sie dann zurückgerufen. Ist ja doch eh bald alle tot. Ja, schauen wir mal. Also die haben mich eher ausgelacht. Ja, das ist ja auch, ab dem gewissen Punkt kommt ja auch so eine Arroganz, wenn du die... Die freuen sich ja über diesen Hass. Ob das jetzt schon, also in wie vielen Formaten wurden Querdenker schon analysiert? Ja, wahrscheinlich. Analysieren jetzt Querdenker. Ja. Aber nach zwei Jahren Corona. Das war schön, weil er hat halt überheblich gesagt, so haha, ich bin noch eh bald tot. Weil ich ja ist davon ausgegangen, dass ich geimpft bin. Aber finde ich schön, dass du den Stinky gezeigt hast. Ja. Den Stinky zeigen finde ich auch super. Ja. Den Stinky habe ich den mitgegeben auf ihre Reise. Weil es ist immer gut, mit Hass gegen Hass auf mit Hass an Ja, genau. Ja. Die Hassspirale antreiben. Genau. Immer eine super Idee. Genau. Ja. Immer, nicht den Dialog suchen, sondern hassen und beleidigen und Stinkefinger zeigen. Du, ich hätte noch eine Pitch-Idee, die ich dir gerne vortragen würde. Eine Pitch-Idee? Ja, dann bitte. Jetzt habe ich den Abbinder. Weiß ich gar nicht. Hatten wir da mal einen Abbinder? Ich glaube, wir hatten einmal einen Abbinder als hier. Bei unserer Live-Gala hatten wir einen Abbinder für den Pitch, aber egal. Ja, Pitch-Time im Schaumbad. Da hatten wir einen Live-Abbinder einfach, oder? Ja, kann sein. Ja. Ich mach kurz einen Abbinder. Ja, bitte. Hier ist Melvin. Grüß euch. Willkommen zum Schaumbad Pitch-Time. Habe ich mir gerade ausgedacht. Ist gut, gell? Nicht schlecht. Ja. Second-Hand-Tattoo. Was denkst du dir dabei? Ja. Ganz kurz, wie fändest du den Namen für die Rubrik Pitch, Please? Pitch, please. Finde ich gut. Ja. Okay, machen wir nochmal 9, oder? Okay. Das Schaumbad. Pitch, please. Secondhand-Tattoo. Also hier in Stuttgart ist ja ein Walk-In-Tattoo. Mhm. Und dabei habe ich mir gedacht, würde ich auch nicht reingehen, obwohl der gar nicht so schlecht bewertet ist. Wo ich habe extra mal nachgeschaut. Wenn man die B27 in die Stadt reinfährt, vom Pragsattel runter in die Innenstadt, da ist ein Walk-In-Tattoo, Tattoos ohne Termine. Und dann habe ich mal nachgeguckt, der ist ganz schlecht bewertet. Vielleicht machen sie es gar nicht so schlecht. Ist kein, ich würde nicht reingehen, wenn ich jetzt so, ach Mensch, ohne Termine für Tattoos, finde ich jetzt nicht so gut. Aber da kam mir der Gedanke, was mit Secondhand-Tattoo? Was denkst du dabei? Wird deine zweite Hand einfach tätowiert? Auf die Hand eine Hand. Nee, also deine erste Hand ist schon tätowiert. Ja, und dann geht es zum Secondhand, weil deine zweite Hand braucht auch ein Tattoo. Ja, ich weiß nicht, wie man es anstellen könnte. Ich fand den Titel gut. Also Secondhand-Tattoo könnte natürlich auch sein, du hattest schon immer einen alten Verwandten, wo du gedacht hast, Mensch, dieser verwaschene Anker, den Onkel Joachim damals, als er Seemann war, sich stechen lassen hat, den hätte ich gern. Denn man irgendwie, also da, also via Hauttransplantat ja, genau, die Stelle genau. ersetzt, dann Frage. Hast du halt so einen alten 80-jährigen Hautlappen da, aber mit dem coolen Anker. Man könnte aber auch versuchen, das die einfach abzudrücken. Weißt du, wie so Rubbelbildchen. Ja, dass man die, oder der Stempel. Genau, Club, die Stempel abdrücken. Soll das mal den, also wenn du einen Kumpel hast, Freund, der ein cooles Tattoo hat, der setzt einfach erstmal mit einer bestimmten Farbe angemalt wird und du bekommst die spiegelverkehrte Version dann einfach draufgeklatscht und dann wird tätowiert. Also okay, aber wie so eine Schablone. Cooler fände ich es, wenn man von Menschen, die ihre Tattoos oder ihre Haut nicht mehr brauchen, also verstorbene Menschen. Ja, oder auch, man könnte ja auch Haut tauschen, so. Jemand, oder so. Jemand hat jetzt einen guten, hochbezahlten Job, aber ist sehr spießige Branche, der sagt, Mensch, mit 19 habe ich mir die ganze Hand und den Arm zutackern lassen, ich würde dir meine Haut geben und der andere sagt, ich finde deine Tattoos eigentlich geil, ich würde die Haut nehmen. Dann Secondhand-Tattoo. Finde ich gar nicht schlecht. Ich denke mal ein bisschen größer noch. Stell dir vor, von berühmten tätowierten Menschen, dass du nach deren Tod die Haut... Das Tattoo kaufen kannst. Das Tattoo kaufen kannst. Und dann wird dieses Stück Oberarm bei dir die Haut entfernt und du kriegst da Kurt Cobains Hakenkreuz. Ich weiß gar nicht, ob Kurt Cobain überhaupt tätowiert ist. Ja, aber sowas... Aber also zur heutigen Zeit, wo jeder Fußballprofi schon bis zum Hals zugetackert ist, ist da auch genug Fläche da, die du verkaufen kannst. Ja, genau. So ein Marco Reus-Tattoo. Den kannst du... Marco Reus kannst du komplett einmal, also bis auf sein wunderschönes Gesicht, ich finde, das ist ein hübscher Mann. Marco Reus ist ein gut aussehender Mann. Ja. Bis auf dieses wunderschöne Gesicht von Marco Reus kannst du die Haut eigentlich abziehen und dann kannst du jemanden kompletten, wie sagt man da, Bodysuit sozusagen. Ja, und einfach nur eine Ecke. Also ich meine, so ein, eine Ecke dann, Marco Reus. Die sind dann halt auch sau wertvoll. Sagen wir, du kaufst dir die Rechte an Marco Reus Leichnam. Kannst du irgendwie schon mit seiner Familie irgendwie jetzt, also jetzt soll lebt man jetzt noch. Anrufen oder wie? Ja, das kann man also mit seiner Familie dann irgendwie regeln. So, wenn Marco Reus stirbt, kriegt der 300 Milliarden. Oder was verdient der im Monat schon sowas? Also muss der schon. Ja, ist ja Profifußballer. Genau, die haben ja schon relativ viel Kohle, die Familie von dem wahrscheinlich. Aber irgendwie, sowas muss man ihm dann bieten. Und wenn er dann stirbt, darfst du ihm, kriegst du seine Haut. Und die kannst du bei Secondhand-Tattoo dann... Genau, die kannst du verkaufen. Und dann, wenn du der Anbieter bist von Marco Reus, ich weiß gar nicht, wie ich auf Marco Reus komme. Ich weiß auch nicht, warum wir so viel über Marco... Ich habe eigentlich gar keine Meinung. Ich finde Marco Reus... Ich weiß sehr wenig über ihn, aber ich finde ihn eigentlich eher sympathisch. Ja. Und er ist ein schnuckliger Fußballer. Ja, der hat... ist ein normaler, relativ liebe Grüße, hört uns ja bestimmt. LG. Ja. HDGDL. Nee, was gibt es denn noch für sehr berühmte, sehr tätowierte Menschen? Ja, viele. Ja, schon viele. Aber jetzt so jemand, der dafür gerade berühmt ist? So, wo es ikonisch ist? Tätowiert sein. Nee, und auch noch anderes. Ja, heutzutage ist eigentlich jeder Popstar tätowiert, gell? Ja, also ja. Deswegen fällt dir auch keiner mehr ein. Früher war das ein Alleinstellungsmerkmal. Genau. Heutzutage muss man überlegen, wer hat denn von denen kein Tattoo? Deswegen, der Markt ist riesig. Also du denkst auch, wir sollten auf Haut gehen und weniger tätowieren. Genau, also Hauttransplantation. Mehr nähen, weniger stechen. Ja, genau, Hauttransplantation. Okay, cool. Finde ich gut, bin dabei, würde investieren, 300 Milliarden mache ich locker. Super. Und davon können wir vielleicht Marco Reus Haut kaufen. Aber das Blöde ist, wir müssen dann warten, bis Marco Reus stirbt. Marco Reus ist vielleicht 30 oder so. Ja, wir müssen ja nicht alles auf Marco Reus setzen. Wir können ja erstmal Udo Lindenberg zum Beispiel, der ist ja auch tätowiert. Ah, so von so einem richtig... Ja, also wir ein paar Alte schon mal buchen. Ja. Meinst du, Thomas Gottschalk hat irgendwo so ein Led Zeppelin-Tattoo auf dem Oberschenkel oder so? Wahrscheinlich. Ja, dann buchen wir den auch direkt mit. So, ja, das Blöde ist bei so Leuten, die schon alt sind und dann sind die Tattoos ja auch schon mehrere Jahrzehnte alt, die sehen dann auch nicht mehr so gut aus. Ja, das ist ja das Lustige dran. Also das war ja der Trend von Secondhand-Kleidung, als sie in den 90ern aufkam, die musste auch aussehen wie Secondhand-Kleidung. Wenn du den Trend erstmal etablieren willst, das ist ganz wichtig, dass da, wo dieses Tattoo ist, dann auch so wirklich ranzliger, du siehst halt einfach, die Haut ist von wem anderen eigentlich da drin. Von Thomas Gottschalk. Und, sag mal, dieses Tattoo hatte doch Thomas Gottschalk und dieser Hauttyp, das ist doch Thomas Gottschalk. Sag mal, hast du Thomas Gottschalk Led Zeppelin-Tattoo jetzt auf dem Oberarm? Ja. Ja. Was hast du bezahlt? 300 Milliarden. 300 Milliarden. Wo hast du das denn her? Ja, bei Secondhand-Tattoo. Guter Preis. Ja. 300 Milliarden, ich meine, es geht eigentlich. Also, es ist ein Drittel von einem Flugzeugträger. Ja. Flugzeugträger kostet, glaube ich, so 900 Milliarden. Ja, und überleg das mal. Vom Ding her geht's. Finde ich, also für Thomas Gottschalk sein Tattoo, falls er eins hat. Sonst, also ich glaube, bei Thomas Gottschalk können wir sogar die Haut verkaufen. Ich glaube, man könnte auch einen großen Teil von Kenia für 300 Milliarden kaufen. Ja, aber das hat ja dann nichts mit Secondhand-Tattoo zu tun. Ja, nee, ich meine, 300 Milliarden. Kann man einfach mal Länder kaufen? Kann man das so einfach tun? Nö. Darf ich jetzt, wenn ich jetzt sagen würde, nehmen wir mal einfach ein beliebiges Land. Die Ukraine, kann ich da einfach sagen, nee, ist kein souveräner Staat, der gehört mir? Nee, völkerrechtlich glaube ich nicht, aber du kannst dich so mächtig da platzieren, mit genug Kohle geht ja alles. Also du kaufst einfach... Wollen wir dann einfach Russland kaufen? Da brauchst du wirklich sehr, sehr viel Geld. Ja, das machen wir ja mit Secondhand-Tattoo. Wenn wir jetzt erstmal Secondhand-Tattoo aufbauen und dann kaufen wir Russland und das Erste, was wir dann machen, ist der Ukraine sagen, ihr dürft wieder... für euch machen, weil dann ist Putin so, oh, und dem verkaufen wir dann aber einfach ein Tattoo. Der hätte doch bestimmt gerne, der ist doch bestimmt großer, was weiß ich so. Thomas Gottschalk-Fan. Nee, ich glaube, nicht der Thomas Gottschalk-Fan ist eher so US-amerikanische Wrestler oder so, der auf so jemanden steht. Das kann sein, so wie Kim Jong-un ist ja total Basketball-Fan. Ja. Der hat ja auch mal Dennis Rodman zu sehen. Genau. Vielleicht ist Putin auch Dennis Rodman-Fan, dann können wir einfach. Und Dennis Rodman ist auch bis oben hin tätowiert. Stimmt, der ist berühmt für den Tätowier. Den können wir ausschlachten wie einen alten Kadett. Perfekt. Ja. Vielleicht zahlt Kim Jong-un. Boah, können wir vielleicht Nordkorea kaufen. Können wir dann auch immer sagen, wenn jemand total zu tätowiert ist, dass wir dann immer bei uns in der Firma auch dann sagen, bei Secondhand-Tattoo, den können wir ausschlachten wie einen alten Kadett. Weißt du, das war auch... Wir müssen das ja ein bisschen... auf eine Objektebene bringen. Das ist ja dann für uns ein Geschäftsmodell. Stimmt, wir dürfen die Menschen ja nicht mehr sehen. Deswegen müssen wir da, brauchen wir da schon so ein paar, sag ich mal, lapidare Sprüche, damit wir Dennis Rodman einfach ausschlachten wie ein altes Baguette, Kadett. Altes Baguette. Altes Baguette. Wir machen uns aber dann sehr verdächtig. Sagen wir, es kommt dann der Fall vor, dass ein sehr berühmter, sehr tätowierter Mensch plötzlich tot ist und verschwunden. Ja, dann sind wir den gerade am Ausschlachten wie einen alten Kadett. Und seine Leiche ohne Haut taucht irgendwann auf. Wo suchen die dann? Ja, wahrscheinlich bei uns. Ja, und das passiert ja oft. Ja. Dass Leichen von tätowierten Leuten auftauchen ohne Haut. Ja. Naja, eigentlich. Naja. Diese Woche ist, glaube ich, noch gar nicht. Wir müssen mal weg. Siehst du, deswegen bin ich so neidisch auf Christian Lindner. Wir müssen mehr machen, weniger denken. Wir machen, genau. Wir müssen mehr die FDP. Wir müssen Dua sein, keine Thinker. Ja. Genau. Ja, cool. Wir haben schon einiges auf der Uhr, deshalb müssen wir mal unsere weiterführenden Schuhe anziehen. Danke. Ja, finde ich gut. Ich trage weiterführende Schuhe. Jetzt. Und jetzt wandern wir. Sind das Realschuhe, deine weiterführenden Schuhe? Ja, ich komme gerade von der Grundschule. Okay. Und jetzt, ich muss nicht auf die Hauptschuhe. Ich gehe jetzt auf die weiterführenden Schuhe. Also du wechselst jetzt nicht auf deine, auf deine Hauptschuhe, sondern du nutzt deine weiterführenden Schuhe. Realschuhe. Ja. Weiterführende Schuhe für den Marathon. Genau. Ja. Und das sind schon Realschuhe. Genau. Ja. Vielleicht habe ich dann Wortwitz mit Schulabschluss und eine Schuhstiefel, Abitur. Du meinst diesen Abschluss, den man braucht, um Hochschuhe zu erwerben. Ja, genau. Hochschuhreife. Hochschuhreife. Damit man endlich die Plateauschuhe auch anziehen kann. Ich habe jetzt die Hochschuhreife und dann kommst du mit Plateauschuhen an. Genau. Ja. Also man geht erst auf die weiterführende Schuhe ja. und dann kriegst du irgendwann Hochschuhreife. Ja. Ja. Ist auch ganz wichtig, wenn du zum Beispiel im produzierenden Gewerbe unterwegs bist, also wo du deine Füße auch schützen musst, dann musst du technische Schuhe anziehen. Genau. Ja. Oder auch Berufsschuhe. Berufsschuhe. Die haben so Stahlkappen drin. Ja, Berufsschuhe. Ja. Berufsschuhe. Das sind auch Realschuhe. Also viele, die Realschuhe haben, gehen danach auf die Berufsschuhe. Genau. Ne? Schlüpfen danach in die Berufsschuhe. Ja. Okay, jetzt haben wir ihn, glaube ich, totgeritten. Aber ja. Das ist gut. Irgendwann wird man dann gefällt mir. Michael Schulmacher. Gott sei Dank hört jetzt keiner mehr zu. Ja. Ja, denn wir machen jetzt die großen drei. Die großen drei. Definiert von Peter und Jean-Paul. So. Ha. Die großen drei. Es ist technisch einfach, wir haben einfach genug Leute, die das gut können. Ja. Wie heißt eigentlich unser Praktikant diese Monat? Ich habe ihn von der weiterführenden Schule okay. Aufgegabelt. Aber er ist ja heute eh nicht da. Ja, er ist heute nicht da. Er ist ein sehr hübscher junger Mann geworden. Okay. So wie ein so Marco wie Reus. Und oder ich, du. Ich bin auch ein hübscher junger Mann geworden, laut dieser griechischen Tante. Du hattest in der ersten Pause eine Idee für die großen drei. Genau. Ich dachte mir, guck mal, es wurden viele absurde Branchen privatisiert. Ja. Wie die Deutsche Post. Zum Beispiel, ja. Die Telekom. Die Bahn. Die Bahn. Obwohl man damals schon wusste, Mensch, in England ist ja gar nicht so gut gelaufen, da diese Idee mit diesem alles privatisieren. Genau. Oder in dachte in, aber, unser Papa Helmut Kohl, machen wir jetzt hier auch. In den Vereinigten Staaten von Amerika, wo alles, wo jeder Scheiß privatisiert ist, selbst die Bildung, die finden das absurd, die Idee, dass man die Post verstaatlichen könnte, privatisieren könnte. Egal. Ich dachte mir, wir drehen den Spieß um. Also absurde Branchen wurden privatisiert. Wir verstaatlichen absurde, in Anführungszeichen, Branchen. Also von Branchen, von denen man es nicht erwarten würde. Wir verstaatlichen die. Okay. Cool. Genau, willst du anfangen? Ich kann anfangen. Genau. Mein Platz 3 ist Friseursalons. Friseursalons verstaatlichen. Ja. Es gibt keine privaten Haarschneide. Frisierende, ja. Ja. Gute Idee. Weil, finde ich lustig, ich habe mal eine Doku über Nordkorea gesehen, da kannst du dir auf einer Tafel 20 Herrenfrisuren und 12 Damenfrisuren aussuchen. Andere Frisuren sind vom Regime nicht erwünscht. Und deswegen gibt es in Nordkorea ungefähr 35 Haarschnitte und sonst gibt es keinen Haarschnitt. Wo hast du das gesehen? In der Doku über Nordkorea. Ah, okay. Weil ich habe mal gehört, das soll Bullshit sein. Okay. Weil das war mal so ein Myth-Ding, Myth, dass das so ist in Nordkorea, dass alle aussehen müssen wie der Führer. Nee, sie müssen nicht aussehen wie der Führer, sondern sie können aus verschiedenen Haarschnitten wählen. Da ist eine Tafel und in dieser Doku konntest du auch dieses Bild sehen und dann konntest du die Frisuren nach Nummern aussuchen. Aber vielleicht ist es auch eine Urban Myth und die Doku hat die bedient. Das kann ich natürlich nicht sagen. Was war das? Aber wir reden ja jetzt über Deutschland. Was Privates oder was Staatliches? Die Doku? Ja, also lief im öffentlich-rechtlichen. Rechtlichen. Okay. War aber von der BBC produziert. Ja. Die ist ja auch öffentlich-rechtlich. Ja. Ja. Also doppelt öffentlich-rechtlich. Aber Großbritannien. Nur nochmal kurz als Hintergrund, weil ich wäre dann gern der Frisurenminister. Oh ja. Ja. Stimmt. Also, dass man sich einfach nur, weil verstaatlich ist, die Friseure irgendwie, dass man so deutsch. Irgendeine Instanz, vielleicht kein Bundesministerium dann dafür direkt, sondern irgend so ein, das Amt für Frisuren. Ja. Und dann würde ich mir nur mich nur lustige Frisuren raussuchen. So wie diese Fanta-Frisur damals aus der Werbung, wo der Friseur da einfach nur Löcher reingeschnitten hat und so. Ja. Ja. Oder halt, ne, alle so wie man selbst. Ja. Ja, so ein bisschen Führerkultmäßig wieder. Ja, aber das im Prinzip, Privatisierung ist eigentlich in den meisten Fällen eine dumme Idee. Und deswegen wollen wir jetzt dumme Ideen haben, wo wir verstaatlichen. Außer mein letztes ist ernst gemeint, aber egal. Ja, gut, Friseure. Aber auch so, das gilt ja dann für alle Privatisierungs- oder Verstaatlichungssachen, dann würden die Leute halt gut bezahlt werden, ne? Und hätten, also Friseurinnen und Friseure. Ja, die würden auch besser bezahlt. Genau. Also hätte auch Vorteile. Hätten mehr Urlaub. Ja. Über die Frisuren können wir nochmal reden. Ordentliche Rente und so weiter. Ich dachte mir, mein Platz 3, oder hast du noch was zu Friseuren und Friseurinnen? Ich bin für die Tattoo-Industrie. Die verstaatlichen. Secondhand-Tattoo. Genau. Oder Das wird dann schwierig, wenn das dann verstaatlich wird. Dann, ob wir da dann damit man keine verfassungsfeindlichen Symbole sich mehr tackern lassen kann, zum Beispiel. Zum Beispiel. Gut, das darfst du auch sowieso nicht. Ja, stimmt. Ich glaube, ein Hakenkreuz darfst du den nicht. Nee, das machen die wahrscheinlich auch illegal, ja. Ja. Ja. Nee, aber auch, dass das dann komplett kontrolliert. Jede Tätowierung muss dann von diesem Amt abgenommen werden. Okay, muss ja erstmal bewilligt werden. Das ist eigentlich das gleiche Ding wie dieses Frisuren-Ding. Das ist wie ein Perso beantragen, brauchst du halt so ein paar Monate, bis du dann diese Tätowierung auch machen lassen kannst. Genau. Dafür sind aber die Farben sehr kontrolliert. Genau. Alles ist, kein Blei drin. Okay. Genau, keine Hakenkreuze. Eigentlich ganz gut. Finde ich auch gut. Tätowiererinnen werden gut bezahlt. Werden sie, glaube ich, aber eh ganz so schlecht. Das weiß ich aber gar nicht. Ja, das ist halt so eine freischaffende Kunst. Ja, je nachdem, wie gut sie sind wahrscheinlich. Ja. Ja. Hast du noch Gedanken zu Tattoos? Nö. Was ist dein zweiter Platz? Musikläden. Also da, wo du Instrumente kaufst. Da sind ganz schlimme Muckertypen meistens. Und da muss man nicht gendern, weil die Schlimmen da sind, die Muckertypen. Aber die haben auch ähnlich wie im Baumarkt schon so eine Arbeitsmoral wie ein deutsches Amt. Also das sind jetzt nicht unbedingt die fleißigsten Verkäufer, wenn man das so sagen will. Aber Verkäufer mit sehr viel Meinung. Was Beschissenes noch beschissener. Nee, du musst halt einfach, wenn du Musikläden, so Muckerläden verstaatlichen würdest, würde sich gar nichts ändern eigentlich. Und deswegen kann man sie auch verstaatlichen, weil dann gehen die Steuergelder wenigstens. Also dann haben wir alle was davon. Ja. Genau, also das muss dann privatwirtschaftlich laufen, weil die haben den Habitus jetzt eh schon. Die verhalten sich nicht wie ein kapitalistisches Unternehmen, weil die haben sehr viel Meinung und sehr wenig Verkaufsbedürfnis. Alles wäre wie vorher. Nur dass wir alle davon profitieren. Genau, die Mitarbeitenden haben bessere Rente und so Zeug. Und wahrscheinlich wären auch die Instrumente, die man kauft, billiger. Weil die ja nicht auf Gewinnmaximierung aus sind. Ja, aber ich glaube auch nicht, dass diese Läden überhaupt auf Gewinnmaximierung auch jetzt schon ausgelegt sind. Deswegen, da muss sich eigentlich gar nichts verändern. Das meinte ich. Also, das wird keinem wehtun. Ja, meinst du nicht, dass dann so große Ketten billiger werden? Ja, aber darum geht es mir nicht. Vielleicht werden sie auch billiger. Weil die nehmen ja dann auch keine Mehrwertsteuer drauf, oder? Wie ist denn das bei verstaatlichten Produkten? Zum Beispiel... Sehe ich aus wie ein Jurist. Sehe ich aus wie Alexander Holt oder. Siehst aus wie ein Steuerberater. Dirk Lenzen oder. Du siehst ein bisschen aus wie ein Steuerberater. Ja. Nee, eigentlich überhaupt nicht. Nee. Genau, das ist mein Platz 2. Das war dein Platz 2. Was war mein? Gut, Musikleben. Das ist mein Platz 2. Das ist mein Platz 2. So, jetzt bin ich dran mit Platz 2. Ich denke mir eher, es ist sinnvoll, Branchen zu verstaatlichen, wo Menschen ausgebeutet werden. Wie wäre es mit Prostitution? Das Rotlichtgewerbe. Wie nennt man diese Branche? Rotlichtgewerbe? Die Hurenbranche. Die Nuttenbranche? Ja, ich weiß, was du meinst. Ja, finde ich. Die Hurenbranche verstaatlicht. Finde ich ganz gut. Vor allen Dingen, ich meine, dann, wenn man da vernünftige Preise machen würde, dann wäre auch. Ich meine, die Versuche wurden ja schon immer gemacht mit, dann geben wir denen mal eine vernünftige Krankenkasse und so. Und das ist ein anerkannter Beruf. Aber in diesem ganzen Gewerbe ist ja so viel Illegales. Genau, also es wären dann richtige Beamtinnen. Ja, Beamte Prostitution, verbeamtete Prostituierte, genau. Finde ich auch schön als Titel. Genau. Ja. Macht dein Handy immer so wütend? Nee, das ist deins, oder? Nee. Ah, das ist mein anderes. Ach, du hast noch ein zweites. Ja, okay. Das ist von meinem Praktikanten. Okay, dein Praktikanten-Handy. Genau. Deshalb. Finde ich eine gute Idee. Also für. Ich weiß nicht, ob du dann den Schwarzmarkt oder den damit besser stilllegen könntest. Nö, ja, aber man kann es ja mal versuchen. Ja. Genau. Mein Platz 1 ist wirklich auch ernst gemeint. Und kein Witz. Finanzsektor. Die Banken. Banken, ja. Banken verstaatlichen. Weil jeder Mensch braucht irgendeinen Weg, wo er sein, also sein Einkommen verwaltet. Und die Banken, eigentlich ist es ein Grundbedürfnis, was vom Staat bereitgestellt werden sollte, wo keine dubiosen Leute, die, also ich habe letztens noch mal eine Doku über Josef Ackermann gesehen und die Deutsche Bank. Ich finde einfach dieser, also die schreien ja auch immer nach Staatshilfen, wenn dann wieder eng wird. Aber eigentlich ist es ein Grundrecht mittlerweile, und zwar schon die letzten 80 Jahre, dass jeder eigentlich einen Anspruch auf sein kostenloses Konto haben sollte und dass da einfach vernünftig das Geld verwaltet wird. Wie auch alle anderen Ämter sich um irgendwas kümmern, sollten Banken eigentlich eher Ämter sein. Ja, ich bin jetzt ein bisschen enttäuscht von dir, weil das eine sehr gute Antwort ist. Aber du das jetzt so ins Ernste ziehst. Wir sind doch ein Blödel-Podcast. Ja, stimmt. Gut, nee, dann, dann nehme ich Fliesenleger. Fliesen. Du weil, hast einfach umgeguckt und eine Fliese gesehen. Dann hätten wir endlich mal eine gleiche Fugengröße. Genau, so. Unterschiedlich so große Fugen, mach mich fertig. So nämlich. So, okay, cool. Nee, wenn wir das Thema ernst, dann natürlich, ich glaube, sowas haben schon Karl Marx gefordert. Ja, guck dir mal. Dass man solche großen Dinger, oder haben es dann auch gemacht in der Sowjetunion oder wie auch immer. Karl Marx hat ja die... Ja, Karl Marx ist ja damals in die Sowjetunion gefahren und hat die Deutsche Bank und die Santander Bank verstaatlicht. Kurze Frage, wenn du an Karl Marx denkst, da gibt es ja meistens nur Schwarz-Weiß-Fotos, logischerweise. Stellst du dir den auch immer mit rotem Bart vor? Nee. Okay. Er hatte auch keinen roten Bart, aber ich irgendwie... Ja, stelle ich mir Karl Marx immer mit rotem... Schwarz-grau. So. Roten Bart vor. Ich stelle mir den ungefähr vor, farblich wie deinen Bart. Okay. Ja, wahrscheinlich war er auch so. Also so dunkelbraun mit... Ich komme ja auch aus der gleichen Gegend, bin ja auch... Grauen Fetzen. Ja, ihr seid verwandt wahrscheinlich. Verwandt, ja. Du bist sowas wie der deutsche Karl Marx. Ich bin sowas wie der deutsche Karl Marx, ja. Ja, bist du auch auf eine weiterführende Schule gegangen? Oder mit weiterführen. Ich war sogar auf einer Hochschule. Hm. Plateauschuhe. So 90er Buffalos und weiter Schlagziehen sie und dann immer bei so Techno. Auf der Love Parade war ich viel. Quatsch. Ja. Ja. Hast du dann Bachelor of Boots gemacht? Boah. Okay, schnell okay, weg. Platz mein eins. Platz 1 ist die Gastronomie verstaatlichen. Auch gut. Die Gastronomie. Nee, finde ich eigentlich nicht gut, weil ich glaube, dann würde echt alles voll ewig dauern. Ich wäre so häufig hangry. Stimmt, ja. Also. Ich dachte eher ans Saufen jetzt. Ach ja, günstig, du hast an günstiges Bier gedacht. Eine Bierpreisbremse. Ja, und aber so. Was machst du, wenn du da erstmal. Stell mal vor, du musst so lange auf dein Bier warten, wie wenn du beim Amt deinen Perso beantragst. Stimmt, oder so. Ja, eine Nummer ziehen und so. Also, wenn ich sage. In einer Sache sollte der Kapitalismus bestehen, dann auf jeden Fall, wenn Getränke verkauft werden. Ja. Obwohl, nee, es geht ja auch in, es geht hier um in gemeinnützigen und in selbstverwalteten Dingern kommst du auch an dein Bier ran. Wir geben dem eine Chance. Peter, du hast mich überzeugt. Wir geben dem eine Chance. Sehr gut. Und ich habe auch immer wieder das gleiche Argument, hier ausgebeutete... Finde ich gut. Also es ist ja ein Lohnsektor, der sehr ausbeuterisch unterwegs ist und auch viel schwarz läuft. Wenn das alles Beamtinnen wären, wäre auch perfekt. Finde ich gut. Und wenn ich jetzt noch eine Person verstaatlichen könnte, dann würde ich Christian Lindner verstaatlichen, weil ich glaube, dann implodiert der. Boah, Christian Lindner verstaatlicht. Also wenn Christian Lindner verstaatlicht würde, dann würde der, glaube ich, einfach implodieren. Dann hörst du nur noch so ein... Da ist der weg. Und das wäre eigentlich sehr gut für die Welt, wenn Christian Lindner nicht mehr existieren würde. Nicht, dass ihn jemand tötet oder so, das wäre einfach nie erwähnt, von sich auf. Der ist ja in einer anderen Dimension dann. Ja, genau. So, ja. Sehr komprimiert auf wenige ja, vielleicht Atome. Ist er so geschrumpft, so. Genau. Wie ein Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft, läuft er dann mit einer Ameise durch den Garten, weil er seinen Papa sucht für die Schrumpfkanone oder sein so. Sein Vater ist Wolfgang Schäuble. Nee, Kubicki ist sein Vater. Wer war denn? Möllemann. Kubicki und Möllemann sind seine Väter. Wer war denn? Die haben den Kurs geschrumpft. Scheel war, dachte er. Wer ist denn so ein Urgestein von der FDP? Scheel. Oder war der in einer anderen Partei? Ja, muss ich kurz überlegen. Können wir nicht einfach Norbert Blüm nehmen? Ja, stimmt. Aber ja. Der war bei der CDU. Ja. Genschmann. Genscher. Genscher mit seinen gelben Polundern. Oh ja, Genscher. Aus diesem Polunder wurde Christian Lindner geboren. Den meinte ich auch mit Schäden. Ich glaube, Christian Lindner wurde einfach aus diesem Polunder geboren. Der ist ja einfach mal irgendwann rausgeplumpst. Aus dem Polunder. Ich glaube auch, ja. Und also Genschmann hat sich ausgezogen. Genscher hat sich ausgezogen. Und dann auf einmal ist so ein Christian Lindner. Der sah da auch schon aus wie jetzt. Und war aber da noch schwarz-weiß. So wie auf den Wahlfotos. Der ist erst später, hat er Farben entwickelt. Das waren auch Zeiten, du. Cool. Okay, ich glaube, wir haben es geschafft für heute. Wir haben es geschafft für heute. Also, Peter fängt auch mittlerweile an, ich glaube, WhatsApp-Nachrichten während unseres Podcasts ja, zu lesen. Ich hätte noch ein paar Geschichten über Boote. Habe noch einen super Wortwitz. Weiterführende Schuhe. Hattest du schon, ja. Ach, den haben wir schon gemacht. Ja. Schade, ich dachte, der wäre jetzt neu. Und dann hatte ich noch, ja, das war's. Also ich bin durch für heute. Wir hätten jetzt mal Feierabend. Machen wir einfach Wochenende. Heute ist übrigens Freitag. Genau, aber die Folge kommt ja entweder sogar am Samstag oder am Sonntag. So ist es live. Aber währenddem das nervöse zweite Handy das von unserem Praktikanten, also ich habe langsam Angst, dass es mich anspringt, sagen wir, fühlt euch gedrückt, wir sind der Podcast ohne Sommerpause und Peter hat jetzt schlechte Laune, weil am Ende doch nochmal so was Ähnliches wie Kölsch gesprochen wurde. Aber das ist für mich vollkommen in Ordnung, denn Toleranz ist das Wichtigste. Peter, möchtest du den Leuten noch Tschüss sagen? Ja, Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ich liebe euch. Tschüss. Hast du schön gemacht, dass du den Leuten noch nett Tschüss gesagt hast. Das ist ganz neu. Genau, und ja. Auf Hochdeutsch. Auf Hochdeutsch. Sollte das Hochdeutsch sein? Ja. Naja.